Auf der Straße blickte Leon ein letztes Mal hinauf. Hinter dem Fenster ihres Zimmers glaubte er, einen Schatten zu erkennen. Da glitt der Vorhang plötzlich wie von selbst zu und hing glatt da, unbeweglicher als eine Wand aus Gips. Unseren jungen Mann haben wir nun glücklich an Bord gebracht. Monsieur Homais kam wie gewöhnlich um 6:30 Uhr, als die Bovarys zu Abend aßen. Armer Leon, wie wird es ihm in Paris ergehen? Ob er sich rasch eingewöhnt? Na und ob? Denken Sie doch nur, die feinen Diners, Maskenbälle, Champagner, das wird ihn schon unterhalten. Ich glaube nicht, dass er auf Abwege gerät. Ich auch nicht. Obwohl er natürlich mitmachen muss, um nicht als Duckmäuser zu gelten. Und man macht sich ja keine Vorstellung, was für ein Leben diese jungen Herren mit den Schauspielerinnen im Quartier Latin führen. Ich mache mir Sorgen, er könnte dort von... Sie haben recht, Bovary. Das ist die Kehrseite der Medaille. In so einer Stadt muss man ständig die Hand auf der Hosentasche halten. Ich hatte eher an gewisse Krankheiten gedacht, für die Studenten aus der Provinz anfällig sind. Emma erschauerte. Ja, das Pariser Wasser. Und dann diese gewürzten Speisen, die das Blut erhitzen. Man mag sagen, was man will, auf dem Land lebt man doch gesünder. Der nächste Tag war für Emma ein Tag der Trauer. Alles scheint wie in einen schwarzen Nebel eingehüllt. Und der Kummer verfing sich in ihrer Seele wie der Winterwind in verlassenen Schlössern. Es war jene Traumbefangenheit, die wir haben, wenn etwas unwiederbringlich vorbei ist. Sie fühlte die gleiche trübe Schwermut wie damals, nach der Rückkehr von La Vaubyessard, als die Quadrillen noch in ihrem Kopf wirbelten. Leon trat ihr wieder vor Augen, größer, schöner, sanfter, unbestimmter. Obwohl fern von ihr, hatte er sie nicht verlassen. Die Mauern des Hauses scheinen seinen Schatten zu bewahren. Wie viele Male sind wir am Fluss zusammen spazieren gegangen. Was für schöne Nachmittage haben wir erlebt. Allein, hinten im schattigen Garten. Ach, er war fort. Die einzige Freude in ihrem Leben, die einzige Hoffnung auf ein mögliches Glück. Sie verwünschte sich selbst, dass sie Leon nicht erhört hatte. Sie lechzte nach seinen Lippen, sie wollte ihm nacheilen, sich in seine Arme werfen, ihm sagen: Hier bin ich. Ich gehöre dir. Die Erinnerung an Leon wurde zum Mittelpunkt ihres Überdrusses. Sie kauerte sich daneben wie neben ein erlöschendes Feuer, suchte nach allem, was es wieder entfachen konnte, in den fernsten Erinnerungen wie in den jüngsten Ereignissen. Ihre Illusionen von einem Glück, ihre fruchtlose Tugend, ihre verlorenen Hoffnungen, alles raffte sie zusammen, um ihre Traurigkeit zu schüren. Eine Frau, die so große Opfer vollbringt, darf sich einige Launen erfüllen. Monsieur Lheureux, Modewarenhändler in Yonville, war ein gewitzter Kaufmann. Höflich bis zur Unterwürfigkeit, mit harten kleinen Augen. Man wusste nicht, was er früher gewesen war. Hausierer, sagten die einen. Bankier, die anderen. Monsieur Lheureux hatte Emma schon des Öfteren seine Dienste angeboten. Nun kaufte sie bei ihm einen gotischen Betstuhl, bestellte ein blaues Kaschmirkleid und suchte sich die schönste seiner Schärpen aus, mit Goldpailletten besetzt. Was kostet diese hier? Eine Kleinigkeit, eine lächerliche Kleinigkeit, Madame. Aber es hat keine Eile. Zahlen Sie, wann es Ihnen beliebt. Ach, nein, ich glaube, ich lasse es besser. Nun, so werden wir uns später einig werden. Mit den Damen bin ich noch immer ins Reine gekommen. Außer mit der meinigen allerdings. Monsieur Lheureux? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass es mir nicht um das Geld zu tun ist. Ich würde Ihnen sogar welches geben, wenn Sie es bräuchten. Wie das? Es wäre nicht schwierig für mich, Geld für Sie zu beschaffen. Darauf können Sie sich verlassen. Jedenfalls stehe ich immer ganz zu Ihrer Verfügung, Madame Bovary. Emma hatte jetzt Stimmungen, in denen man sie leicht zu Extravaganzen hätte verleiten können. Doch trotz ihres leichtfertigen Gehabens, so lautete das Urteil der Bürgersfrauen von Yonville, schien sie nicht heiter zu sein. Und gewöhnlich zeigten ihre Mundwinkel jene starre Verkniffenheit, die man auf den Gesichtern der alten Jungfern und der gescheiterten Streber sieht. Oft hatte sie Schwächeanfälle. Eines Tages spuckte sie sogar Blut. Emma, was ist nur mit dir? Ich mache mir ernstlich Sorge. Ach, und wenn. Was wäre schon dabei? Emma, wie kannst du nur so etwas sagen? Charles flüchtete in sein Sprechzimmer. Und beide Ellenbogen aufgestützt, saß er an seinem Schreibtisch und weinte. Dann schrieb er an seine Mutter und bat sie zu kommen. Ich kann dir sagen, was deiner Frau fehlt. Eine sinnvolle Beschäftigung und körperliche Arbeit. Wenn sie wie viele andere gezwungen wäre, ihr Brot selbst zu verdienen, hätte sie diese Zustände nicht. Die kommen nur von all diesen verrückten Ideen aus den Büchern und von ihrer Untätigkeit. Es wurde also beschlossen, Emma am Romanlesen zu hindern. Und die gute Dame erklärte sich bereit, auf ihrer Heimreise selbst in Rouen in die Leihbibliothek zu gehen und Emmas Abonnements zu kündigen. Hat man nicht das Recht, sogar die Polizei zu verständigen, wenn der Buchhändler weiter so seine Giftmischerei betreibt? Mutter Bovary reiste an einem Mittwoch ab, dem üblichen Markttag von Yonville. Emma lehnte aus dem Fenster und sah ihr nach. Sie unterhielt sich damit, dem Gedränge des Bauernvolks, das auf den Markt geströmt war, zuzuschauen. In der Provinz muss das Fenster Theater und Promenade ersetzen, als sie einen Herrn erblickte. Gehrock aus grünem Samt, gelbe Handschuhe. Dabei trug er derbe Gamaschen. Jenes Nebeneinander von Gewöhnlichem und Gesuchtem, worin der Durchschnittsmensch in der Regel das Merkmal einer exzentrischen Existenz oder einer Künstlernatur zu erkennen glaubt. Er kam geradewegs auf das Haus zu, gefolgt von einem Bauern, der den Kopf hängen ließ. Kann ich den Doktor sprechen? Melden Sie ihm, dass Monsieur Rudolf Boulanger von La Huchette da ist. Ich habe hier einen Mann, der zur Ader gelassen werden möchte. Es kribbelt ihn am ganzen Körper wie Ameisen. Nicht als eitler Grundbesitzer hatte der Neuankömmling seinem Namen den seiner Besitzung hinzugefügt, sondern um sich genauer bekannt zu machen. La Huchette war nämlich ein Landgut in der Nähe von Yonville. Monsieur Boulanger hat vor kurzem das Schloss mitsamt zwei Höfen gekauft, die er, ohne sich dabei sehr zu plagen, selbst bewirtschaftete. Er ist unverheiratet. Und er soll ein jährliches Einkommen von mindestens 15.000 Livres haben. Charles ließ dem Bauern die gewünschte ärztliche Behandlung angedeihen. Er bat Justin, den jungen Gehilfen des Apothekers, das Becken zu halten. Beim Einstich der Lanzette sprang das Blut hervor und spritzte an den Spiegel. Komm mit der Schüssel näher, Justin! Und Emma, die er herbeigerufen hatte, da Justin bleich geworden war, stellte das Becken unter den Tisch. Höchst ungewöhnlich für eine Dame, dass sie bei so einer Prozedur nicht in Ohnmacht fällt. Ich bin noch nie ohnmächtig geworden, Monsieur Boulanger. Als Emma sich bückte, um das Becken wegzustellen, breitete sich ihr gelbes Sommerkleid rings um sie her auf dem Fußboden aus. Und als sie dabei ein wenig aus dem Gleichgewicht geriet, spannte der aufgebauschte Stoff hier und dort, je nach den Bewegungen ihres Oberkörpers. Der Vorfall hat mir immerhin das Vergnügen verschafft, ihre Bekanntschaft zu machen. Und dabei sah er Emma an. Dann legte er 3 Francs auf den Tisch, grüßte lässig und ging. Bald darauf war er schon auf der anderen Seite des Flusses, und Emma sah ihn, wie er auf den Wiesen unter den Pappeln dahinschritt und mitunter langsamer wurde, wie einer, der über etwas nachsinnt. Hübsch. Sehr hübsch sogar. Diese Arztfrau. Schöne Zähne, schwarze Augen, niedliche Füße und eine Haltung wie eine Pariserin. Wo zum Teufel hat er sie bloß aufgegabelt, der dicke Tölpe? Monsieur Rodolphe Boulanger war 34 Jahre alt, von rücksichtslosem Wesen und scharfem Verstand. Er ist vermutlich sehr dumm. Wahrscheinlich hat sie ihn satt, mit seinen schmutzigen Nägeln und seinem 3 Tage alten Bart. Wenn er zu seinen Kranken trottet, sitzt sie zu Hause und stopft Strümpfe. Und langweilt sich. Und würde gern in der Stadt wohnen und jeden Abend tanzen. Rodolphe Boulanger hatte häufigen Umgang mit Frauen gehabt und kannte sich aus. Arme kleine Frau. Drei galante Worte und sie betet einen an, da bin ich sicher. Nur, wie wird man sie hinterher wieder los? Er verglich Madame Bovary mit seiner derzeitigen Geliebten, einer Schauspielerin in Rouen, die er aushielt. Er rief sich ihr Bild ins Gedächtnis und sogar in der Erinnerung hatte er sie satt. Madame Bovary ist viel hübscher als sie und vor allem frischer. Virginie wird entschieden zu dick in letzter Zeit. Sie ist so langweilig in ihrer Lust. Und dann ihr ewiger Appetit auf Krebse. Er sah Emma wieder vor sich im Zimmer, gekleidet, wie er sie gesehen hatte, und er entkleidete sie. Aber wo treffen wir uns? Ständig hätte man das Balg auf dem Hals und das Dienstmädchen, die Nachbarn, den Mann, alle möglichen Scherereien. Ach was, man verliert so viel Zeit dabei. Aber sie hat Augen, die sich einem ins Herz bohren. Und dieser blasse Teint. Auf der Anhöhe von Argueil war sein Entschluss gefasst. Ich gehe ein paar Mal dort vorbei, schicke ihnen Wild und Geflügel. Wenn es sein muss, lasse ich mir sogar Blut abzapfen. Wir werden Freunde, ich lade beide zu mir ein. Herrgott, viel einfacher. Die landwirtschaftliche Jahresversammlung des Departements soll ja diesmal in Yonville stattfinden. Sie wird hinkommen und ich werde sie sehen. Da fangen wir an. Und ohne Umschweife. Da war sie endlich, die berühmte Jahresversammlung der Landwirte. Nie zuvor hatte man in Yonville eine solche Prachtentfaltung gesehen. Der Giebel des Rathauses war mit Efeu-Girlanden geschmückt. Auf einer Wiese stand ein Zelt für das Festmahl. Und mitten auf dem Platz vor der Kirche hatte man eine Art Kanone postiert, die mit Böllerschüssen die Ankunft des Herrn Präfekten anzeigen und die Namen der Preisgekrönten begleiten sollte. Die Nationalgarde aus Büchy. Denn in Yonville selbst gab es keine. Die Nationalgarde aus Büchy war angerückt und hatte sich der örtlichen Feuerwehr angeschlossen. In den Fenstern hingen die Trikolore. Aus Gässchen, Alleen, Häusern strömte die Menge herbei. Die Kneipen waren voll besetzt. An den vier Säulen des Rathauses lehnten vier Stangen, die jede einen grünlichen Stoffwimpel mit einer Inschrift in Goldlettern trugen. Auf dem einen war zu lesen: dem Handel, auf dem zweiten, dem Ackerbau, auf dem dritten, dem Handwerk und auf dem vierten, den schönen Künsten. Der Apotheker Homais gehörte natürlich zum beratenden Ausschuss der Landwirtschaftsausstellung. Er trug heute einen schwarzen Frack, Biberfellschuhe und anstatt seiner Jakobinermütze ausnahmsweise einen Hut. Er sprach mit Monsieur Lheureux. Da ist Madame Bovary. Ich muss sofort zu ihr und ihr meine Aufwartung machen. Emma Bovary mit einem neuen grünen Hut spazierte am Arm von Rodolphe Boulanger über den Festplatz. Vielleicht ist es ihr angenehm, wenn ich ihr für die Preisverleihung einen Sitzplatz gleich vor der Tribüne verschaffe. Schnellen Schritts, mit gestrafften Kniekehlen und wehenden Frackschößen, ging er auf das Paar zu. Madame Bovary, Monsieur Boulanger, seien Sie gegrüßt, ein prächtiger Tag, nicht wahr? Alle Welt ist im Freien, wir haben Ostwind. So ist es in der Tat. Guten Tag, Monsieur Homais. Bis zum nächsten Mal. Und anstatt weiter der Straße zu folgen, schlug Rodolphe unvermittelt einen seitlichen Fußweg ein, der hinüberführte zur Viehschau der Züchter und zog Madame Bovary mit sich. Wie Sie ihn abgehängt haben. Warum sollte man sich auch von anderen stören lassen? Und gerade heute, wo ich das Glück habe mit Ihnen. Er sah sie von der Seite an. Sie errötet. Ihr Profil zeichnete sich unter dem Oval ihres Kapotthutes, der an Schilfblätter erinnernde blasse Bänder hatte, im klaren Licht deutlich ab. Ihre Augen mit den langen gebogenen Wimpern blickten geradeaus. Unter ihrer zarten Haut pulsierte sanft das Blut. Schauen Sie dort, die hübschen Maßliebchen. Genug, um allen verliebten Frauen der Gegend als Orakel zu dienen. Sie neigte den Kopf auf die Schulter, und zwischen ihren Lippen war das Perlmutt ihrer weißen Zähne zu sehen. Soll ich welche pflücken? Was meinen Sie? Sind Sie denn verliebt? Nun, wer weiß? Die Wiese füllte sich, die Viehschau begann. Schweine, Kühe, Kälber, Schafe, Pferde. Mit schweren Schritten gingen die Mitglieder des Preisgerichts durch die Reihen, prüften jedes Tier und berieten sich leise. Auch Rodolf blieb manchmal stehen. Donnerwetter, das nenne ich ein schönes Stück. Prächtig gewachsen. Oh ja, finden Sie. Er bemerkte, dass Madame Bovary sich langweilte und beeilte sich, ein anderes Gesprächsthema zu finden, indem er sich über die Toiletten der Damen von Yonville lustig machte. Wenn man bedenkt, dass kein einziger von diesen guten Leutchen imstande ist, den Schnitt eines Rocks zu beurteilen. Naja, die Provinz. Wenn man auf dem Land lebt. Ist alle Mühe vergeblich. Wie viele Leben werden hier zerstört? Wie viele Illusionen gehen verloren? Auch ich versinke in Traurigkeit. Sie? Ich hielt Sie für sehr heiter. Das ist nur der äußere Anschein. Wie oft schon habe ich mich beim Anblick eines Friedhofs im Mondschein gefragt, ob ich nicht besser dort wäre, wo die Toten ruhen. Und Ihre Freunde? An die denken Sie nicht? Meine Freunde? Welche denn? Habe ich überhaupt Freunde? Ja, wenn ich ein Ziel gehabt hätte, wenn ich der Liebe begegnet wäre, jemand gefunden hätte, der... Immerhin sind Sie frei. Und reich. Spotten Sie nicht über mich. Das tue ich nicht. Ich schwöre es Ihnen. Rodolphe stieg mit Madame Bovary in den ersten Stock des Rathauses hinauf. Von hier aus können wir das Spektakel bequem genießen. Bis an die Häuser war der Marktplatz mit Menschen gefüllt. Sie lehnten in Fenstern, standen unter den Türen, auf der Tribüne saßen die Ehrengäste, ihnen gegenüber das einfache Volk. Es sei mir gestattet, sage ich, der Verdienste der obersten Verwaltung, der Regierung, des Monarchen zu gedenken, unseres Herrschers, meine Herren, dieses vielgeliebten Königs, dem kein Zweig der öffentlichen oder privaten Wohlfahrt gleichgültig ist, der mit so fester und zugleich so weiser Hand das Staatsschiff durch die unablässigen Gefahren eines stürmischen Meeres lenkt und dem Frieden wie dem Krieg, dem Handwerk, dem Handel, dem Ackerbau und den schönen... Besser, ich setze mich etwas weiter nach hinten. Warum? Die Zeiten sind vorüber, meine Herren. Weil man mich sonst von unten sehen könnte. Und dann hätte ich 14 Tage lang damit zu tun, Ausreden vorzubringen. Und das bei meinem üblen Ruf. Was für eine Selbstverleumdung. Nein, ich schwöre Ihnen, er ist schandbar. Sturmglocken des Aufruhrs geweckt zu werden, da die staatsgewährenden Maximen frech die Grundfesten unterhöhlten. Doch, meine Herren, wenn ich diese düsteren Bilder aus meiner Erinnerung verbanne und meine Augen... Übrigens haben die Leute von ihrem Standpunkt aus vielleicht recht. Inwiefern? Ja, wissen Sie denn nicht, dass es Seelen gibt, die immer hin und her gerissen sind? Oh ja. Abwechselnd verlangt es sie nach Traum und Tat, den reinsten Leidenschaften, den wildesten Genüssen. Und darum stürzen sie sich in Launen und Verrücktheiten aller Art. Wir haben nicht einmal diese Zerstreuung, wir armen Frauen. Eine jämmerliche Zerstreuung, denn man findet sein Glück nicht daran. Aber findet man es denn jemals? Oh ja, eines Tages begegnet man ihm. Glauben Sie? Und eben dies haben Sie begriffen. Sie, Landwirte und Landarbeiter. Sie, friedliche Pioniere eines allein der Zivilisation dienenden Werkes. Männer des Fortschritts und der Moral. Sie haben begriffen... Eines Tages begegnet man dem Glück. Ganz plötzlich. Gerade dann, wenn man am wenigsten daran denkt. Dann tun sich Horizonte auf. Und es ist, als riefe eine Stimme, da ist es. Man erklärt sich einander nicht. Man errät einander. Man hat einander schon im Traum erblickt. Endlich. Endlich hat man ihn vor sich. Den Schatz, nach dem man so lange gesucht hat. Er sah sie an und bedeckte sein Gesicht wie einer, dem es schwindelt. Dann ließ er seine Hand auf die von Emma sinken. Sie zog die ihrige zurück. Und so trägt die Landwirtschaft zum Wohle des Einzelnen, zum Gedeihen der Allgemeinheit und zur Erhaltung des Staates bei. Weil sie aus der Achtung vor den Gesetzen und der Pflichterfüllung hervorgeht. Schon wieder. Immer dieses Gerede von Pflicht. Ständig liegen sie uns damit in den Ohren, die alten Esel in ihren Flanellwesten und die Betschwestern mit Wärmflasche und Rosenkranz. Oh, zum Teufel! Unsere Pflicht besteht darin, zu fühlen, was groß ist. Zu lieben, was schön ist. Und sich nicht in alle Konventionen der Gesellschaft zu fügen. Trotzdem, ein wenig muss man sich doch nach der öffentlichen Meinung richten. Und nach der Moral. Ach, es gibt eben zweierlei Moral. Die kleinliche, herkömmliche, von Leuten wie dieser Ansammlung von Dummköpfen, die Sie da unten sehen. Die andere aber. Die ewige. Ist allenthalben um uns. Und über uns, wie die Landschaft, die uns umgibt, der blaue Himmel, der uns Licht spendet. Muss ich Ihnen, meine Herren, hier den Nutzen des Ackerbaus darlegen? Wer sorgt für unsere Bedürfnisse? Wer beschafft uns die Verpflegung? Ist es nicht der Landmann? Der Landmann, meine Herren, der mit arbeitsamer Hand die Saat in die fruchtbaren Furchen des Landes sät und das Korn gedeihen lässt, das gebrochen und mittels sinnreicher Maschinen zu Staub gemahlen, aus ihnen unter dem Namen Mehl hervorgeht. Empört Sie denn diese Verschwörung der Gesellschaft nicht? Die edelsten Triebe, die reinsten Neigungen werden verfolgt, verketzert. Und wenn zwei arme Seelen einander endlich begegnen, wird alles daran gesetzt, um sie zu trennen. Sie werden es jedoch trotzdem versuchen. Früher oder später, in 6 Monaten oder in 10 Jahren, werden sie zueinander finden. Einander lieben, weil das Schicksal es so will. Und weil sie füreinander bestimmt sind. Er wandte Emma sein Gesicht zu und blickte sie von nahem starr an. Sie bemerkte in seinen Augen kleine goldene Strahlen, die von seinen schwarzen Pupillen nach allen Seiten ausgingen. Und sie roch sogar den Duft der Pomade, von der sein Haar glänzte. Eine Schlaffheit übermannte sie. Sie entsann sich des Vicomte, der in La Vaubyessard mit ihr Walzer getanzt und dessen Bart den gleichen Geruch nach Vanille und Zitrone ausgeströmt hatte. Dann verschwamm alles. Ihr war, als drehte sie sich wieder unter dem Glanz der Lüster, als wäre Leon nicht fort, als käme er gleich. Und dabei spürte sie die ganze Zeit Rodolphs Kopf neben sich. Und ihr, würdige Diener, bescheidene Knechte und Mägde, deren mühselige Arbeit bis zum heutigen Tag keine Regierung jemals beachtete, Kommt nun und empfangt den Lohn für eure stillen Tugenden und seid überzeugt, dass der Staat... Warum haben wir einander kennengelernt? Welcher Zufall hat das so gewollt? Unsere besonderen Neigungen sind es, die uns zueinander gedrängt haben, gleich zwei Flüssen, die aus weiter Entfernung kommen, schließlich zusammenströmen. Er ergriff ihre Hand, und dieses Mal zog sie sie nicht zurück. Damals, als ich zum ersten Mal zu Ihnen gekommen bin, habe ich da schon gewusst, dass ich Sie heute begleiten würde. Hundertmal habe ich weggehen wollen und musste doch hier bleiben. So wie ich heute Abend, morgen, die folgenden Tage, mein ganzes Leben bei Ihnen bleiben. Denn noch nie hat mich die Gesellschaft eines Menschen so gänzlich bezaubert. Die Erinnerung an Sie wird mich immer begleiten. Sie aber werden mich vergessen. Wie ein Schatten werde ich vorübergeglitten sein. Aber nein, nicht wahr? In Ihren Gedanken, in Ihrem Leben werde ich doch etwas bedeuten. Rodolphe drückte ihre Hand und spürte, dass sie ganz warm war. Und zitternd, wie eine gefangene Taube, die fortfliegen möchte. Erlauben Sie mir nur, Sie anzusehen, Sie zu betrachten. Ein Windstoß, der durch die Fenster hereinfuhr, wellte die Tischdecke und auf dem Platz unten flatterten all die großen Hauben der Bäuerinnen wie weiße Schmetterlinge. Für die Verwendung des Pressrückstandes ölhaltiger Samen in der Fütterung, der Preis für flämische Mast geht an, der Preis für Flachsbau geht an. Rodolphe sprach nicht mehr. Sie sahen sich an. Ihre trockenen Lippen bebten in höchstem Verlangen, und weich, ganz wie von selbst, verschlangen sich ihre Finger. Catherine Nicaise Elisabeth Leroux aus Sastaux-la-Guerrière. Für 54 Jahre Dienst auf demselben Hof. Eine Silbermedaille. Im Wert von 25 Francs. Wo ist sie? Catherine Leroux. Die Sitzung war zu Ende. Alle warteten nun auf den Beginn des Banketts. Gegessen wurde reichlich. Das Festmahl zog sich lange hin, man saß eng zusammengepfercht, es war lärmend, die Bedienung war schlecht, jeder sah zu, dass er für sein Geld so viel wie möglich bekam. Rodolphe lehnte sich mit dem Rücken an die Zeltwand und dachte so heftig an Emma, dass sein Ohr nichts mehr wahrnahm. Er sann nach über das, was sie gesagt hatte, und über die Form ihrer Lippen. Und trotz des zunehmenden Gelärmes ringsumher kehrte in seinem Denken Stille ein. Er hatte sie nach der Preisverleihung nach Hause geleitet. Sie erschien erst wieder zum Feuerwerk, aber da war sie in Begleitung ihres Mannes und des Apothekers. Er betrachtete sie im Schein der Lampions. Und vor seinem Blick in die Zukunft spielten sich unendliche Tage der Liebe ab. Zwei Tage später erschien im Fanal de Rouen ein langer Artikel über die Versammlung, den der Apotheker gleich am Morgen danach schwungvoll abgefasst hatte. Weder vergaß er darin zu erwähnen, das kriegerische Auftreten unserer Bürgerwehr, noch unsere lebenssprühenden Dorfbewohnerinnen und auch nicht die Greise mit dem kahlen Haupt, die beim mannhaften Klang der Trommeln ihre Herzen höher schlagen fühlten. Als er bei der Preisverteilung angelangt war, schilderte er die Freude der Ausgezeichneten in dithyrambischen Wendungen. Der Vater umarmte seinen Sohn, der Bruder den Bruder, der Gatte die Gattin. Mehr als einer zeigte stolz seine bescheidene Medaille herum und wieder daheim bei seinem braven Weibe hatte sie gewiss feuchten Auges an die verschwiegene Wand seiner Hütte gehängt. Der Apotheker schloss seinen Artikel mit den Worten: Erwähnen wir noch, dass kein einziger Misston diese Familienzusammenkunft gestört hat. Aufgefallen ist lediglich das Fernbleiben der Geistlichkeit. Zweifellos versteht man in den Sakristeien unter Fortschritt etwas anderes. Ganz wie ihr wollt, ihr Jünger Loyolas.